ich, müssen Gays sich verstecken. Ich hasse Raver, die rappen. Du bringst ein Tape auf Kassetten, weil du's für real hältst. Trotzdem, du machst viel Geld mit Rap. Aber ich mach keins, wir unterscheiden uns beide, denn du bist schwul und ich bin heiß. Verkauf wie viel du willst, doch für mich bleibst du ein Niemand. Du bist auf der schiefen Bahn und ich bin auf dem Kriegspfad. Nur weil du Berliner bist, rappst du nicht Hartnoten. So West-Berliner Flavor kommt aus Hass, ganz egal wo du wohnst. Ich kenne keinen Druck, irgendetwas abliefern zu müssen. Deine Crew steht hinter dir, denn sie fällt dir in den Rücken. Yeah, ihr findet's okay für etwas Geld, Pin zu blasen. Ich bin dem Tod nur nah, bin ich in der Selbstfindungsphase. Du bist so ne Bitch, selbst ein Rapper hat einen Uterus. Du sagst höchstens, wo's lang geht, ist das Ziel ein Schwulenpuff. Ihr hebt euch nicht ab, denn gar nichts habt ihr Spaß drauf. Blick ich in deine Zukunft, guck ich in den Waffenlauf.